بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, Gärten der Tugend, Haften, und wir sind bei Kapitel 55 von dem ersten Buch, Buch der Gebote. Babu Fadli Zuhdi fi Dunya wal Hathi ala Taqallul minha وفضل الفقر. Das geht um Vorzug von Entsagung im Diesseits, Ansporn zur Mäßigung in dieser Entsagung und Vorzug der Armut. Ich meine, Entsagung ist ein bisschen so, lieber, dass man sagt Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit, nicht Entsagung. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون والآيات في الباب كثيرة مشهورة. يا أخوة، الدنيا هي الحياة التي نعيش فيها وسمي الدنيا لسببين. الأول إنها أدنى من الآخرة، يعني أقرب من الآخرة، والثاني أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد من حديث المستورد من شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أي موضع الصوت، موضع هذا العصا الصغيرة لما الصوت يضرب على الأرض موضعه صغير هكذا، هذا خير من الدنيا وفي الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات حتى يفهم المؤمن العاقل أنه لا يركن لهذه الدنيا أو يغتر بها أو يلهو بها عن الآخرة، أو تكون له مانعا من ذكر الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الدنيا هو مثل الماء المطر الذي إذا سقط على الأرض أنبتت الأرض منه نباتا متنوعة مختلطا متقاربا، وبعد ذلك إذا أخذت الأرض شكلها وكملت وظن أهلها أنهم خلاص وصلوا إلى الذي يريدون قادرون عليها، أتاها أمر الله سبحانه وتعالى كأن لم تكن. وهذه هي الحياة الدنيا. ضرب الله هذا المثل حتى يفكر الإنسان في هذه الدنيا. المطر ينزل، النبات، هذا النبات تطلع عليه الشمس فيصفر ثم يحصد ثم يصبح حطاما ثم تذروه الرياح. وهذه هي الحياة الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا لا تبقى غير باقية. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر المؤلف عفوا الآيات، وفيها خمسة أشياء: لعب، له زينة، تفاخر بين الناس، وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي الدنيا، والذي يريد الدنيا سيأخذها، ولكن هذا إن أخذ الدنيا فأخذ طيبات في طيباته في الدنيا، فما له في الآخرة من شيء. وجب على العاقل أن يفهم أن هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، وأن الإنسان في هذه الدنيا يعمل للآخرة. لا بأس أن يلهو اللهو المباح، وأن يلعب اللعب المباح، وأن يتزين في هذه الدنيا، وأن يكاثر في الأموال والأولاد، لا بأس بذلك، ولكن لا تجعله هذه الأمور أن ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، أو أن لا يعمل للآخرة. فالإنسان يزرع في هذه الدنيا حتى يحصد في الآخرة، وليس العكس. وكل إنسان يقرر لوحده، لا يستطيع أحد أن يجبر أحدا على ذلك. وقد يكون الإنسان زاهدا في الدنيا حتى ولو كان غنيا، وقد يكون الإنسان فقيرا ولكنه هو من أكثر الطامعين في هذه الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذه المسألة، مسألة الإيمان، أن الإنسان يصلها بحيث أنه يفهم هذه المسألة، تحتاج بارك الله فيكم إلى رسوخ العلم، وتحتاج إلى عمل صالح، بحيث أن الإنسان لا يجعل الدنيا في قلبه ولا يجعل الدنيا همه. والإنسان الذي يجعل الدنيا همه يا أخوة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هذا إن فهمه المسلم عمل للآخرة. هذا لا يعني أن يترك الإنسان الدنيا وأن لا يعمل في الدنيا، وإنما أن يأخذ الأسباب، ولكن أن لا يطمع في هذه الدنيا ولا يظن أنه سيبقى. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، وليس من الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Vorzug von Enthaltsamkeit im Diesseits, Ansporn zur Mäßigung in dieser Enthaltsamkeit und Vorzug der Armut. Der Autor, wie immer, er bringt erstmal die Ayat und dann fängt er mit den Hadithen, rahimahullah ta'ala. Allah, der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, sagt sinngemäß übersetzt: Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist wie das Wasser, das wir vom Himmel herabsenden und mit dem eine Vielfalt von Pflanzen der Erde sich entwickeln. Davon ernährt sich Mensch und Tier. Und wenn die Erde ihr Prachtgewand anlegt und wunderschön erscheint und ihre Bewohner meinen, dass sie volle Verfügungsgewalt über sie hätten, so kommt unser Befehl bei Nacht oder am Tag zu ihr. Und wir machen sie gleich einem abgemähten Acker, als habe sie am Tage zuvor nicht geblüht. So legen wir die Zeichen da für Leute, die nachdenken. Das ist die Surat 10, Surat Yunus, die Ayah 24. Und Allah sagt auch sinngemäß übersetzt und präge für das Gleichnis des diesseitigen Lebens. Es ist wie Wasser, das wir vom Himmel herab senden und das die Pflanzen der Erde aufnehmen. Doch bald darauf wird alles zu Spreu, die Winde verwehen. Und es ist Allah, der Macht hat über alle Dinge. Gut und Kinder sind die Zier des diesseitigen Lebens. Doch bleibende gute Werke sind es, die bessere Belohnung bei deinem Herrn erfahren und Anlass zur schönsten Hoffnung geben. Surat al-Kahf, die Surah 18, der Ayat 45, 6 und 40. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, wisset, dass das irdische Leben nur Spiel und Zeitvertrieb ist und Flitter und Prahlerei unter euch und eine Sucht nach Nährung von Gut und Kindern. Es gleicht dem Regen, der mit seinem Pflanzenwachstum die Bauern erfreut. Dann aber vertrocknen die Pflanzen und du siehst, wie sie gelb werden. Dann zerbröckeln sie zu Staub. Und im Jenseits ist strenge Strafe ebenso wie Vergebung von Allah und sein Wohlgefallen. Und das Leben dieser Welt ist nichts weiter als ein betörender Genuss. Die Sura 57, die Ayah 20. Allah sagt auch sinngemäß übersetzt, anziehend erscheint den Menschen die Liebe zu Begehrenswerten, zu Frauen und Söhnen, aufgehäuften Reichtümern an Gold und Silber und zu ausgezeichneten Pferden und Viehherden und Saatfeldern. Diese sind Genüsse für das diesseitige Leben, doch bei Allah ist die schönste Heimstatt. Das ist die Surah 3 Ali Imran, der 14. O ihr Menschen, wahrlich das Versprechen Allahs ist Wahrheit. Darum lasst euch nicht durch das diesseitige Leben täuschen. Und lasst euch nicht vom schlimmsten Betrüger über Allah täuschen. Das wird der Teufel. Die Surah 35, der 5. Das Streben nach immer mehr lenkt euch von Höherem ab, bis ihr die Gräber aufsucht. Doch nein, ihr werdet es wissen, abermals. Nein, ihr werdet es wissen, doch nein, wenn ihr es nur mit Gewissheit wüsstet. Die Surah Al-Kathur 102, die Ayah 1 bis 5. Dieses irdische Leben ist ja nichts weiter als Spiel und Zeitvertrieb, doch wahrlich die Wohnstatt des Jenseits, das ist das wirkliche Leben, wenn sie es nur wüssten. 29, die Ayah 64. Es ist zu erwähnen, dass die Koran-Ayat und Aussprüche des Propheten über dieses Thema zahlreich sind. Daher begnügen wir uns mit einer kleinen Auswahl von beiden. Barakallahu fikum, sagt Allah, das geht um dieses Thema und das ist natürlich, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Der Autor hat immer eine Methode, der bringt erstmal die Ayat und dann die Hadithe. Und diese Ayat allgemein und sehr viele Ayat im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala macht uns diesen Vergleich zwischen diesem diesseitigen Leben und jenseitigem Leben. Das wird zwischen dieses Leben, das irdische Leben und dann das ewige Leben im Paradies. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Platz von der Peitsche eines von euch, wenn man eine Peitsche auf den Boden schlägt, dann hat es ein bisschen Platz, das sind 15 cm. Das ist der Platz von dieser Peitsche im Paradies, ist besser als das ganze diesseitige Leben. Das bedeutet, überlege dir, Wenn eine Person am besten lebt in diesem Leben, das ist, der kann alles haben, der hat Milliarden Vermögen, der ist gesund, der hat Kinder, der hat Frauen, der ihm fehlt gar nicht. Trotzdem, das ist nichts, wenn wir das vergleichen mit dem jenseitigen Leben. Warum sprechen wir über dieses Thema überhaupt? Und ich weiß genau, und ich bin davon überzeugt, dass die meisten heute Muslime, dass sie dieses Thema, wenn man auch über dieses Thema spricht, dass es weit von unseren Denkweisen. Wir verstehen nicht viel darunter, weil wir das nicht leben. Wir können das nicht schaffen, so zu leben wie der Prophet oder die Sahaba. Wenn wir solche Geschichten hören, wie die Gelehrten damals vor 1000 Jahren gelebt haben und wie sie auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut haben, dann können wir das nicht begreifen, weil wir kein Vorbild in diesem Zusammenhang haben. Haben ja ein bisschen, okay. Es gibt auch in unserer Zeit einige Leute, die sind sehr wenig natürlich, die noch enthaltsam sind in diesem Leben. Und übrigens, es kann sein, dass du reich bist, aber trotzdem bist du enthaltsam. Weil manche Leute denken, enthaltsam heißt immer arm. Nein, man kann reich sein und enthaltsam sein. Das ist kein Problem nach der religiösen Barakallahu fikum, Darstellung. Aber das geht hier darum, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns in diesen Ayat über dieses Leben, was dieses Leben ist überhaupt. Das bedeutet, überlege dir, was dein Leben ist. Wir kommen und dann leben wir bestimmte Zeit und dann sterben wir. Dann haben wir Gräber und danach werden wir wieder auferstehen und danach werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit uns abrechnen. Was ist dieses Leben? Beispiel, Gleichnis dieses Leben ist genau ein Gleichnis, was wir sehen. Du hast eine Erde, dann kommt Regen, die Pflanzen wachsen, dann erscheint die Sonne, die Pflanzen werden härter und die werden gelb und dann werden sie geerntet und danach kommt der Wind und der weht das Ganze, was geblieben ist und nach ein paar Tagen siehst du nicht mehr außer diese Erde, wie sie war. Und das ist unser Leben. Das ist genau unser Leben. Unser Leben ist nichts anderes als was wir verbrauchen und dann ist es zu Ende. Aber es gibt dann, wenn das zu Ende ist, dann gibt es zwei Gruppen. Eine Gruppe, die Allah gefürchtet haben und die in diesem Leben für das diesseitige Leben was getan haben, die sich vorbereitet haben. Genau wenn man oder gleich, wenn man eine Prüfung macht, da hat man sich vorbereitet und da macht man, da fällt man nicht durch, sondern da besteht man. Es gibt einige, die sich nicht vorbereitet haben, nicht gelernt haben, die nichts getan haben, die werden durchfallen. Das heißt, allgemein diese Dunya, was ist diese Dunya? Das ist Staub. Aber wir sind gierig nach dieser Dunya. Und noch dazu, subhanallah, Allah subhanallah sagt, wisset, dass das irdische Leben nur, pass auf, Spiel, Zeitvertrieb, Spiel, Zeitvertrieb, Flitter, Prahlerei und Mehrung, das ist unser Leben. Aber was ist besser als das Ganze? Das ist erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und dass man für Allah subhanahu wa ta'ala wirkt in diesem Leben. Natürlich, ich sage nochmal, das braucht von uns, dass wir das verstehen, dass wir das verinnerlichen. Und nicht jeder versteht das. Und diese Wörter, wenn man das sagt oder wenn man das liest vom Koran, nicht jeder kann das verstehen übrigens. Man kann hören und man kann lesen, man kann sich Gedanken machen. Aber praktisch, um das durchzusetzen, das ist sehr schwer bei den meisten Menschen. Aber wenn man davon ausgeht, derjenige, der dir das Ganze gegeben hat in dieser Dunya, ist Allah. Und er kann das auf einmal von dir wegnehmen. Und derjenige, der dir alles gegeben hat, deine Seele und dein Körper und dein Vermögen und deine Kinder und alles, was du machst, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat dir gesagt, nutze diese Dunya, dieses Leben, für das jenseitige Leben. Weil dort, das ist das Leben eigentlich. Das ist das Leben. Was ist unser Dunya hier? Das ist sozusagen Prahlerei. Und wir mögen, das ist geschmückt für uns. Was ist, wir mögen Frauen, Kinder, viel Vermögen, Gärten und so weiter. Und wir wollen uns vermehren in Geld, in Vermögen oder an Gut und Kinder. Aber dann, der Mensch ist so gierig und dann wird das Ganze gestoppt mit dem Sterben. Und da kann er nicht mehr. Du wirst nicht wach, außer diese Sura, Sura al-Takathur, die Sura 102, die Sahaben haben gesagt, das war für uns wie Koran. Das war für uns wie Koran. Wir dachten, diese, Entschuldigung, die Sahabe, das ist Koran in sich herein. Aber sie haben davor, bezüglich die Erklärung dieser Sura gedacht, das wäre Koran. Das wird, Sohn Adam, was hast du von diesem Leben? Der Prophet sagt ihm, Sohn Adam, was hast du von diesem Leben? Außer, was du von Bekleidung zerreißt und was du von Essen isst und verdaust, das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, wenn der Mensch ein Tal von Gold hat, der will noch ein Tal von Gold. Und wenn er zwei bekommt, dann will er das dritte. Und ihm genügt außer Erde nicht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das wird das Streben nach immer mehr lenkt euch von höherem ab. Bis ihr die Gräber aufsucht, bis ihr stirbt und dann wisst ihr genau, was das ist. Deshalb, barakallahu fikum, Sinn dieser Ayat ist, Sohn Adam, bereite dich in dieser Dunya vor, weil der letzte Tag kommen wird und Allah wird mit dir abrechnen. Hast du für diese Dunya gearbeitet, dann sei sicher, du hast alles verloren. Hast du für Al-Akhira gearbeitet, indem du auch in dieser Dunya gelebt hast, normal, dann bist du Gewinner. Das heißt, Allah sagt uns nicht, verlasst alles von Dunya. Nein, Allah hat das nicht gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wir können auch in dieser Dunya uns vergnügen. Es ist kein Problem. Aber nicht übertreiben. Und wir müssen immer wissen, diese Dunya ist nur eine Brücke, für Al-Akhir. Diese Dunya ist ein Saatfeld. Wir pflanzen und dann die Ernte ist am letzten Tag. Wir arbeiten und der Lohn ist am letzten Tag. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Jeder muss für sich selber entscheiden in diesem Zusammenhang. Deshalb diese Eier, die sind so schön. Die sind so schön, dass man sich immer überlegt, وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان الحيوان أي الحياة الحيوان هنا بمعنى الحياة بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى ذاك سن جميسي بزيز بس dieses irdische Leben ist ja nichts weiter als Spiel und Zeitvertrieb. Das, wenn du das siehst, was ist das? Ja? Und wahrlich, doch wahrlich, die Wohnstadt des Jenseits ist das wirkliche Leben, wenn sie nur fürsten. Das Leben ist dort. Hier in diesem Leben wirst du krank, hast du Kummer, hast du Jammer, hast du Schmerzen, hast du bestimmte Eigenschaften, du willst das nicht haben. Aber am letzten Tag hast du nur gute Eigenschaften, es gibt kein Jammer, es gibt kein Kummer, es gibt keine Krankheit. Und jeder muss für sich selber vergleichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist der Sinn. Ich will jetzt nicht jede Eier einzeln nehmen, weil wenn wir jede Eier einzeln nehmen, da brauchen wir sehr viel Zeit, Parakalofik und Sachen machen. Und als Titel sage ich euch nur ein Hadith. Sollte man das nur dieses Hadith verstehen, das genügt. Wer sein Niyya, seine Absicht, diese Dunya ist, wer seine Sorge nur Dunya ist. Der Prophet s.a.w. sagte, Farraq Allahu Shamla. Was bedeutet Farraq Allahu Shamla? Der wird nicht konzentriert sein. Der wird immer durcheinander sein. وَجَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Sein Armut wird immer zwischen seinen Augen bleiben. Egal, was er macht. Und es wird ihm von Dunya nur das gegeben, was ihm geschrieben wird. Das ist unser Titel in diesem Leben. Das ist unser Motto in diesem Leben. Also willst du diese Dunya? Du wirst nur das bekommen, was Allah dir schon geschrieben hat, bevor du geboren bist. Aber du wirst unkonzentriert sein, du wirst durcheinander sein und du wirst immer das Gefühl haben, dass du arm bist, wenn du auch Milliarden hast. Und die Leute werden bei dir das sehen. Das ist. Aber derjenige, der für Akhira arbeitet in dieser Dunya, das ist der Gewinner. Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn jamma Allahu shamla. Der ist konzentriert, der weiß, was er tut, der ist nicht verzweifelt, der ist nicht durcheinander. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي صَدْرِهِ. Sein Reichtum ist in seinem Herzen, wenn er auch nicht hat, aber der bleibt reich. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِيمَةٌ. Und diese Dunya kommt zu ihm gezwungen. Der will nicht, aber die Dunya kommt auf ihn. Subhanallah. Wie ein Sahabi, der wollte nicht. Aber der hat seine Hand in den Boden getan und das wird zu Gold. Das bedeutet alles, der gewinnt immer. Der Prophet hat ihm einen Dinar gegeben. Der hat ihm gesagt, geh und kauf ein Schaf für Schlachtopfer für den Eid. Der ist gegangen. Der ist gegangen zum Markt, der hat ein Schaf für einen Dinar, ein Schaf, Ziege, gekauft für einen Dinar. Dann hat er das auf dem Markt verkauft für zwei. Und dann hat er ein Schaf gekauft und der kam zum Propheten, der hat gesagt, das ist dein Dinar und das ist dein Schaf. Deshalb hat der Prophet für ihn Bittgebet gemacht. Nachdem, alles was er gemacht hat, hat er gewonnen. Das heißt, wenn er nichts hat, der konnte gewinnen. Radwanallahu alayhi. Das ist Barakallahu fikum, das ist Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das auch an dir bis heute nicht verstehen. Wenn Allah dir was geben will, keiner kann das verhindern. Keiner. Und wenn Allah dir etwas nicht geben will, Wallah, wenn du versuchst, 1000 Jahre, du wirst das nie bekommen. Deshalb, das ist dieses Konzept, Barakallahu fikum, in unserem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. An Amr ابن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم وأملوا عفوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وعن أبي سعيد كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يا أخوة، هذه الأحاديث ذكرها المؤلف في باب الزهد في الدنيا والترغيب في الزهد في هذه الدنيا. والزهد من أعلى درجات الورع، وهو أعظم من الورع. فالزهد هو أن يدع الإنسان ما ينفعه من أجل الآخرة، أما الورع أن يدع ما يضره في الآخرة، يعني يترك الحرام أو يترك شيء من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. أما الزهد فهو أن يترك الذي ينفع ولا يأخذ به حتى لا يضر في الآخرة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا عندهم الأمران، يعني كان عندهم زهد وكان عندهم ورع رضوان الله عليه. لما قدم أبو عبيدة فالأنصار علموا بهذا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا له، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم من البحرين بمال؟ فقالوا: نعم. وجئنا لننال نصيبنا، يعني تعطينا شيء من هذا. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني ستأخذون. ما الفقر أخشى عليكم؟ أنا ما أخشى عليكم الفقر، يعني حتى لو كنتم فقراء ستبقوا على إيمانكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتهلككم فتنافسوها، يعني تنافسوا للدنيا ما تنافسوا للآخرة، نافسوا للدنيا فتهلككم كما أهلكتهم. يعني الذين كانوا من قبلكم اليهود والنصارى لما تنافسوا من أجل الدنيا أهلكتهم الدنيا، وهذا هو الواقع اليوم. يعني لما كان الصحابة فقراء وما عندهم شيء فتحوا العالم وفتحوا الدنيا، فلما صار عند المسلمين مال وكذا شوفوا الأندلس انساقوا وراء شهوات الدنيا، غناء ورقص ولباس وإلى غير ذلك مثل اليوم حالنا، فنسأل الله العافية والسلامة. أما الحديث الآخر بارك الله فيكم، هو حديث أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، يعني زهرة الدنيا وزينتها تخوفني عليكم. وقال: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني حلوة المذاق خضرة المنظر، تجذب ويفتن الناس بها، والله سبحانه وتعالى جعلكم خلائف، يعني يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا، فينظر هل تقدمون الدنيا على الآخرة ولا الآخرة على الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ففتنة المال وفتنة النساء هذه معروفة، تضارب المصالح بين الناس هو على المال والنساء، فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم، دي حديثة، حديث في هندت بار اوش سيبن فمسك und bei mir wir haben 62, wir haben 5 حديثة 4 حديثة 461 bei mir. عمر بن عوف الأنصاري رضوان الله عليه اتسيلته dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Gefährten Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ausschickte, um die Jizya einzusammeln, das ist Vermögen von Al-Bahrain. Und dieser kehrte später aus Al-Bahrain mit dem Geld zurück. Als die Ansar, die Leute von Medina, seine Ankunft hörten, versammelten sie sich zum Morgengebet beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet nach Beendigung des Gebetes gehen wollte, erschienen sie vor ihm. Er sah sie, lächelte er und sagte: Ich glaube, ihr habt gehört, dass Abu Ubaidah mit etwas aus Bahrain zurückgekehrt ist. Sie sagten: Ja. So ist es, O Gesandter Allahs. Er sagte: Seid getrost und freut euch über das, was ihr erhalten werdet. Bei Allah, es ist nicht eure Armut, worüber ich mich bei euch sorge. Worüber ich mir Sorgen mache, ist, dass ihr im Diesseits bekommt, was ihr wünscht, wie es den Leuten vor euch erging. Und dann werdet ihr anfangen, danach zu streben, genauso wie es die Leute vor euch taten. Und das Diesseits wird euch zerstören, wie es die Leute zerstört hat, die vor euch waren. Abu Sa'id al-Khudri, erzählte, der Prophet saß einmal auf seiner Kanzel und wir saßen, Mimbar, wir saßen um ihn herum. Er sagte: worüber ich mich nach meinem Tod bei euch sorge, ist, was das Diesseits euch an Schönheit und Pracht bietet. Und Abu Sa'id auch berichtete, der Prophet sagte: Wahrlich, diese Welt ist grün und süß, und Allah, der Erhabene, wird euch zu seinen Treuhändern darin ernennen, damit er sieht, was ihr tut. Nehmt euch also vor dem Diesseits und vor Frauen in Acht. Barakallahu fikum, obwohl ich bin nicht mit der Übersetzung so zufrieden. Das habe ich euch ein paar Mal gesagt. Und jedes Mal, ich meine, wenn wir weiter diese Übersetzung von dieser Bavaria Verlag kommen, dann bestätigt das, was ich gesagt habe. Die Übersetzung ist nicht exakt und nicht schön, auch in vielen Hadithen. Aber auf jeden Fall. Barakallahu fikum, das geht hier darum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns klare Wörter, dass er Angst um seine Gefährten, um die Muslime, dass er Angst, dass er sich Sorgen macht, dass er Angst hat, dass diese Leute in diesem Leben prahlen und dass sie gierig sind nach dem diesseitigen Leben, nach diesem weltlichen Leben. Dass sie wetteifern, wer reicher wird und wer mehr bekommt in diesem Leben und wer mehr Vermögen bekommt. Und wenn man das macht, dann wird mit uns das passieren, was mit den Völkern, die vor uns waren, das wird die Juden, die Christen und die anderen. Sie haben wetteifert nicht darum, dass sie das praktizieren, was Allah ihnen befohlen hat. Nein. Sie haben wetteifert um dieses Leben, um diese Dunya. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr erwähnt. Dann hat diese Dunya sie zerstört. Was bedeutet, dass die Dunya dich zerstört? Du erwähnst Allah nicht mehr. Du machst deine Pflichten nicht mehr. Du bist nur beschäftigt mit der Dunya und du vergisst deine Religion. Und das ist genau, was mit ihnen passierte. Und das könnte auch mit uns passieren. Deshalb sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, mal faqra akhsha alaikum. Ich fürchte nicht, dass ihr, oder ich mache mir keine Sorgen, dass ihr arm werdet. Ihr werdet arm, aber ihr bleibt religiös. Und ihr erhält euch an eurer Religion. Aber, das wird mit anderen Wörtern, ich fürchte, dass ihr reich werdet. Und wenn ihr reich werdet und ihr wetteifert um das Reichtum, dann wird diese Dunya euch fertig machen. Und Allah subhanahu wird euch nicht mehr segnen und nicht helfen. Und das wird mit euch passieren, was mit den anderen Leuten. الأنصار كامل zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Abu Ubaidah kam von Bahrain und hat Vermögen mitgebracht. Und die Ansar kamen und haben sie etwas bekommen. Da haben sie etwas bekommen. Der Prophet hat sie angeschaut. Das ist der Prophet, der wusste genau, was sie wollen. Der lächelte. Der hat gesagt, vielleicht seid ihr gekommen, weil ihr gehört habt, dass Abu Ubaidah da ist. Da haben gesagt, ja, oh Prophet. Die haben nicht gesagt, wie immer, nein, ich will das nicht und sowas. Manche sagen ihm, ja, du willst nur Geld und so. Er sagt, nein, echt? Nein! Und du siehst ihn, bis hier ist er, er trinkt in Dunya. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so war. Und er sagt, ja, natürlich, und wir wollen einen Teil. Das ist ihr Recht. Das ist ihr Recht, das ist kein Problem. Und mit dem Propheten Muhammad sallam, der Prophet sallam war für sie nicht nur der Prophet, der war Vater, Bruder, alles. Auf jeden Fall, der hat gesagt, das bedeutet, ihr bekommt die frohe Botschaft, dass ihr das bekommt und freut euch. Ihr werdet was bekommen. Dann sagt er diese. Mal faqra akhsha alaykum. Warum, barakallahu fikum, überlegt euch, die Sahaba, als sie Persien befreit haben und als sie die arabische Halbinsel befreit haben und Jemen befreit haben und alles befreit haben. Haben sie Geld gehabt? Haben sie Vermögen gehabt? Nein! Die waren arm. Die haben nichts gehabt. Und trotzdem, sie haben den Iman gehabt. Aber als die Muslime später reicher geworden sind, blickt in Richtung Andalus. Schaut mal, wie die Lage war. Singen und tanzen. Und sie haben alles verloren. Schaut mal heute die Lage. Es gibt doch in den muslimischen Ländern, lassen wir Arabisch, muslimischen Ländern, es gibt Reichtum. Die sind reich. Glaubt mir, wenn die Muslime ihr Vermögen von Schweiz wegziehen, dann werden die Schweizer betteln. Ja, und wenn die Muslime ihr Geld sozusagen vom Markt wegziehen, dann werdet ihr erfahren, was von einer Krise passieren wird in der ganzen Welt. Ja, es gibt Geld, aber wo ist Iman? Das ist die Sache. Genau, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Deshalb sagte Abu Sa'id al-Khudri, wir waren um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich mache mir Sorge, ich habe Angst um euch, dass ihr viel bekommt, das wird von dieser Dunya. Und er sagte, Zahrat al-Dunya. Sahara der Dunya, das bedeutet, jetzt wenn du wortwörtlich übersetzen willst, weißt du, was das bedeutet? Blume der Welt oder des Diesseits. Es ist wie Blume, öffnet sich das für euch. Ihr werdet alles bekommen, was ihr wollt. Das fürchte ich, weil wenn ihr, weil diese Dunya ist schön, und dann sagt er an der anderen, diese Dunya ist schön und so ist das wieder diese Dunya. Das lockt. Jeder wird angelockt durch diese Dunya. Und deshalb sagt der Prophet, fürchtet. Was wird fürchtet hier? Das wird macht einen Vorhang, macht ein Vorhang oder macht zwischen euch und etwas Schutz zwischen euch und Dunya, das wird Vermögen und Frauen. Weil die Fitna mit Frauen, die ist sehr schlimm. Die Versuchung mit Frauen. Das heißt auch, die Frauen sind die Männer. Aber eher, die Frauen sind große Fitna für die Männer. Und das Vermögen. Das wird, wenn, und subhanallah, schaut mal in unserer Zeit, was sind die beiden, die zwei Hauptthemen, die Probleme machen und verursachen. Zwei Hauptthemen. Vermögen und Frauen. Nicht was anderes. Hauptthemen, sage ich. Es gibt andere Themen auch. Aber die sind, deshalb sagt der Prophet sallam, فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء. Pass auf in dieser Dunya vor dieser Versuchung von Frauen und vor dieser Versuchung von Vermögen und von Pracht des Lebens. Das ist der Sinn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und jeder muss natürlich, barakallahu fikum, für sich selber entscheiden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.